Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi. Ich stehe zusammen auf der BUFO-Aussprache mit Dirk Schatz, MDL. Und ich wollte von Dirk etwas zur Pressemitteilung wissen. Ihr habt eine Pressemitteilung rausgegeben zum Thema Nachwuchs und Ausbildung bei der Polizei. Was sind denn da so die Schwerpunkte dieser Pressemitteilung und warum haben sich die Piraten dazu geäußert? Ja, das Problem, was wir haben momentan in Nordrhein-Westfalen, ist ganz einfach, dass wir einen Ausbildungsgang bei der Polizei haben, der es nur noch zulässt, dass man mindestens mit Fachhochschulreife sich bewerben muss. Also sprich, Schulabschlüsse unterhalb der Fachhochschulreife sind nicht zulässig und man kann sich dann auch nicht bewerben. Das hat vom Sinn her, ich fange mal vielleicht historisch an, den Hintergrund. Es gab früher... Hallo. Guten Abend. Ja. Joachim Paul, der das Interview gerade stört, aber wir ziehen das knallhart weiter durch. Das tut mir jetzt leid. Es gab damals, Ende der 90er Jahre, gab es ein Gutachten, das besagt hat, dass das Tätigkeitsfeld von Polizisten halt so ist, dass es mindestens dem gehobenen Dienst entspricht. Das heißt ab 9 aufwärts. Das Problem ist aber nur, der gehobene Dienst ist in der Ausbildung automatisch mit einem Studium verbunden. Mhm. Aufgrund dessen wurde es halt dann die Ausbildung umgestrickt, sodass seit 2002 eben nur noch die Polizei hier in Nordrhein-Westfalen mit dem gehobenen Dienst läuft. Wofür man natürlich aufgrund des Studiums halt dann selbstverständlich die entsprechenden Qualifikationen braucht. Das Problem ist aber, dadurch, dass natürlich der öffentliche Dienst immer unattraktiver wird, was auch vor der Polizei nicht halt macht, gehen halt die Bewerberzahlen seitdem auch immer mehr zurück, weil halt eben Schulabschlussart eben nicht mehr zugelassen wird. Haupt- und Realschüler, die sind nicht mehr zugelassen seitdem. Damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie ist denn der Unterschied heute? Wie viele melden sich heute an und wie viele waren es vor 10 oder 20 Jahren? Wie viel es vor 10 oder 20 Jahren waren, kann ich nicht sagen. Mhm. Es gab aber auch einen Unterschied. Und zwar den, dass jetzt vor ein paar Jahren eben noch weniger Leute waren, die eingestellt wurden. Also zum Beispiel, ich sag mal jetzt, damals noch unter Schwarz-Gelb waren es 500, die eingestellt wurden. Heute sind es fast dreimal so viele. Mhm. Dementsprechend natürlich auch dann das Verhältnis ein anderes. Ja? Also ich sag mal, die Einstellungszahlen, selbst wenn die gleich sind, wie sie heute waren früher, hätte es noch völlig ausgereicht. Nur heute, aufgrund der gestiegenen Einstellungen, reicht das eben nicht mehr. Das ist das Problem in der Geschichte. Es ist gut, dass wir eingestellt werden, aber man muss eben darauf achten, dass halt die Qualität nicht sinkt. Wir haben natürlich ein Problem. Wenn wir jetzt, warum müssen wir denn so viel mehr Polizisten ausbilden und einstellen? Das liegt ganz einfach daran, dass es ab 2017 eine riesige Pensionswelle gibt. Also es waren damals halt vor einigen Jahrzehnten wurden halt ganz, ganz viele Polizisten eingestellt, auch aufgrund der Lage damals, RAF etc. Und die werden jetzt also ab 2017 gehen die alle in Pension. Und in der Übergangszeit wurden halt nicht genug Polizisten eingestellt, um halt dieses Niveau zu halten. Sodass jetzt natürlich das Problem ist, dass dann ganz viele in Pension gehen und dadurch dann quasi würden wir nicht mehr einstellen. Schon verstanden. Die Stellen abgebaut werden. Was wäre dann die Forderung der Piratenpartei und was macht die Piratenpartei als Opposition anders als die Etablierten? Also zunächst mal geht es halt darum, also das ist eigentlich unsere Forderung. Wir wollen versuchen, die Einstellungszahl nochmal ein bisschen zu erhöhen auf 1700. Aber wir sagen eben auch, es bringt nichts, die Einstellungszahl nochmal zu erhöhen, wenn wir jetzt schon zu wenig Bewerber haben für die Polizei. Weil das Problem ist natürlich, man kann sich das ja so vorstellen. Wir haben jetzt, also laut meiner Anfrage sind es ungefähr 3300 Bewerber, die sich jedes Jahr bewerben, die effektiv überhaupt wirklich für den Polizeidienst nötig sind. Also es sind eigentlich 6000, die sich bewerben, nur davon fallen schon fast die Hälfte raus, aufgrund von medizinischen Gründen etc. etc. So, jetzt ist aber der Polizeidienst nun mal ein sehr sensibler Bereich. Viele Grundrechtseingriffe jeden Tag durch die Polizisten, teilweise auch massive Grundrechtseingriffe, sei es durch unmittelbaren Zwang oder durch Freiheitsentziehung. Und aufgrund dessen ist natürlich gerade beim Polizeidienst der charakterliche Aspekt ein sehr wichtiger. Der sollte oberste Priorität haben. Da kann man nicht irgendwie nehmen, weil ich sage jetzt mal plakativ ausgedrückt, der Sadist bei der Polizei wäre unangebracht. Ja? Also die charakterliche Eignung ist da schon sehr, sehr wichtig. Jetzt hat man aber, wenn man dann nur 3300 Leute hat, aus denen man überhaupt auswählen kann, dann ist es, sag ich mal, das ist eine ganz normale statistische Berechnung. Man hat immer einen ganz kleinen Bereich von vielleicht 10-15% maximal, der hervorragend bis gut geeignet ist. Das ist ja ein ganz normaler statistischer Wert. Und dann kommt ein ganz, ganz großer Bereich, der ist geht so bis gerade noch geeignet. Ja? Mhm. Jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, was wollen wir für die Polizei? Wollen wir für die Polizei Leute, die halt gerade noch geeignet sind, ganz viele? Oder wollen wir möglichst viele hervorragend geeignete? Was könnte man denn dann verändern, wenn man zu mehr Bewerbung kommen möchte? Das ist, weil du ja sagst, die Qualität soll nicht sinken. Genau. Und unsere Forderung ist zum Beispiel, wir geben einfach dann die Polizeilaufbahn auch wieder frei für Haupt- und Realschüler. Mhm. Natürlich brauchen die dann auch letzten Endes, um die Ausbildung zur Polizei zu machen, die Fachhochschulreife. Mhm. Da gibt es ein Modell in Rheinland-Pfalz. Die haben das nämlich schon seit Jahren und machen das auch genau so, dass Haupt- und Realschüler quasi sich für die Polizeilaufbahn bewerben können. Die machen dann eine zweijährige Vorausbildung, mhm. die auch dann Praktika bei der Polizei beinhaltet, zum Beispiel etc. etc. Und nach diesen zwei Jahren haben die dann die Fachhochschulreife und eine Übernahmegarantie für die Polizeiausbildung. Mhm. Das hätte natürlich dann den Effekt, dass man halt einmal dann rein von der charakterlichen Seite, aber auch von der sportlichen, körperlichen Seite wesentlich mehr Bewerber hat, aus denen man dann auswählen kann, besser mhm. auswählen kann. Und zudem hätte das dann vielleicht sogar noch den Aspekt, gerade den Integrationsbereich zu fördern, was der Innenminister ja auch gerne möchte. Wo unterscheidet sich denn jetzt mit der Forderung die Piratenfraktion von den anderen Parteien? Ja, die anderen Parteien, die haben in dem Bereich überhaupt keine Forderung. Das ist der Unterschied. Ich würde sagen, die sollen einfach mal mehr Anträge einreichen, ne? Was das angeht schon, ja. Okay, Dirk, danke ich dir. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen besser verstanden, was aus so einer Parteienpressemitteilung nicht so leicht herauszulesen ist. Aber du bist ja da vom Fach. Dementsprechend, glaube ich, konntest du mir das gerade ganz gut erklären. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.